Scooby-Doo. Hör mir zu, Borikito gibt doch Ruhe. So ein Eselchen wie du kann kein Caruso sein. Borikito gibt nicht an, so ein schöner Eselmann. Doch singen sollte nur wer kann, du kannst doch nur schreien. Und du singst und singst und du schreist den ganzen Tag. Ah, I, I. Borikito, hör mir zu. Borikito, gib doch Ruh. So ein Eselchen wie du kann kein Caruso sein. Du willst so gern singen, die Herzen bezwingen. Du möchtest charmant sein wie ein Caballero im schönen Kastilien. Du übst deine Lieder jeden Tag immer wieder. Du bringst Rigoletto im schönsten Falsetto mit heißen Gefühlen. Doch deine Canzones, ich nenne es beim Namen, die sind viel zu schrill und die fallen nie den schönen Damen. Drum bring kein Ständchen den spanischen Mädchen, sie lachen dich aus, schicken dich nach Haus, ein kleiner Borikito. Hey, Borikito, Kito, Kito, Kito, Kito, Kito. Borikito, hör mir zu. Borikito, gib doch Ruhe. So ein Eselchen wie du kann kein Caruso sein. Borikito, gib nicht an. So ein schöner Eselmann. Doch singen sollte nur wer kann. Du kannst doch nur schreien. Borikito, hör mir zu. Borikito, gib doch Ruhe. So ein Eselchen wie du kann kein Caruso sein. Du wicke, du wicke, ducke, ducke, du. Hey, Borikito, gib nicht an. So ein schöner Eselmann. Doch singen sollte nur wer's kann. Du kannst doch nur schreien. Und du, du kannst doch nur schreien. Hey, Borikito, hör mir zu. Borikito, gib doch Ruhe. Blüht weiß der Jasmin und ich geh ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein, wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Je

Als ich in meiner Kneipe saß, kam ein Mädchen durch die Tür. Sie sah erst mich und dann mein Glas und setzte sich zu mir. Sie sagt, sie sei von der Halsarmee und kann mich nicht verstehen, denn sie sah schon manch braven Mann ihr vor die Hunde gehen. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich hör schon, wie der Teufel lacht, wenn wir am Schnaps einmal sterben. Sie war so fromm, sie war so lieb und sie gefiel mir gut. Und freundlich hab ich ihr erklärt, dass mir der Schnaps nichts tut. Schon leerte ich das nächste Glas, sie sprach, du tust mir leid, denn mancher, der so säuft wie du, hat's später dann bereut. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich hör schon, wie der Teufel lacht, wenn wir am Schnaps einmal sterben. Das Mädchen sah mich zärtlich an, drum trank ich schnell noch aus. Ich legte meinen Arm um sie und brachte sie nach Haus. Sie lud mich in ihr Zimmer ein und dort erfuhr ich dann, wer zu viel trinkt, ist leider oft nur noch ein halber Mann. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich hör schon, wie der Teufel lacht, wenn wir am Schnaps einmal sterben. Frisch und bis dass es dunkel wird. Mit allen Kindern, die in Scharen hier versammelt sind. Sie erzählen ihnen alte Märchen auf und sagen, dass die Welt so schön sein kann. Die Kasse nicht geklingelt. Heo, heo, ho. Dann eines Tages lernten wir uns kennen. Heo, heo, ho. Und seither wollen wir uns nie wieder trennen. Durch die Lande. Heo, heo, ho. Wie früher mal so manche Räuberbande. Heo, heo, ho. Wir haben beide nie den Mut verloren. Heo, heo, ho. Wir sind nun mal für die Musik geboren. Oh,

die Stunden auf diesem Sommerball. Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben in Träumen, lieben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird nie vergehen, denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen. Dann sind alle schon gegangen, nur wir sind noch gefangen von unserem Glück im Kerzenschein. Dieser Ball ist fast zu Ende, komm gib mir deine Hände, denn noch sind wir zu zweit. Hier, den Ring will ich dir schenken, denn du sollst an mich denken, bis wir uns beide wiedersehen. Heut hab ich mein Herz verloren und ich hab nie geschworen, ich lass dich nie mehr gehen. Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben in Träumen, leben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird nie vergehen, denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen. Tränen in deinem sehen. Ich kann es gar nicht glauben, aber ich kann's verstehen. Tränen in deinen Augen, da hab ich dich gefragt. Soll ich noch bei dir bleiben? Und du hast ja gesagt. Denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen.